Ja, mein Name ist Andreas Kemper. Ich bin Soziologe aus Münster. Ich schreibe noch an meiner Doktorarbeit zum Thema Klassismus, also Klassendiskriminierung. Ich habe in Münster vor ein paar Jahren das erste Referat für studierende Arbeiterkinder gegründet. Also ich befasse mich quasi mit hauptsächlich mit Bildungsbenachteiligung von im weitesten Sinne Arbeiterkindern, also von Menschen mit einer sogenannten niedrigen sozialen Herkunft. Und habe mich deswegen auch dann befasst mit Thilo Sarrazin. Thilo Sarrazin ist ja schon lange aufgefallen mit klassistischen Sprüchen, also mit Sprüchen wie die Arbeitslosen sollen nicht heizen, sondern die sollen sich einen Pullover anziehen. Oder er hat das selber ausprobiert, man kommt mit 3 Euro am Tag sehr gut hin, so und so weiter. Und dann hat er irgendwann angefangen, nicht mehr nur einfach zu sagen, die können, aber die wollen nicht, sondern er hat dann gewechselt, geswitcht und hat gesagt, die können auch gar nicht. Das sind eben Menschen, die sind erblich bedingt dümmer als andere und geben ihre Dummheit auch klassenbezogen halt weiter. Es gibt halt Populationen der Unterschicht, die sich halt, die ihre Dummheit genetisch weitergeben. Das ist halt eine Diagnose, die nennt er selber eine dysgenische Diagnose, und die Antwort auf Dysgenik ist halt Eugenik. Also er hat dann auch in Deutschland schafft sich ab, eine eugenische Empfehlung gegeben. Er hat gesagt, man müsste halt weiter Gelder streichen, um zu verhindern, dass es Transferbabys gibt, ne? Dass die Unterschicht dafür bezahlt wird, dass sie halt Geld bekommt. Tatsächlich ist es ja so, also Hartz-IV-Empfänger bekommen kein Kindergeld, die bekommen kein Elterngeld, die bekommen auch kein Betreuungsgeld, das wird ja alles verrechnet mit Hartz-IV. Aber das müsste dann weiter gestrichen werden. Kindergeld sollte möglichst ganz abgeschafft werden und ersetzt werden durch einen pauschalen Betrag von 50.000 Euro, der aber dann nur an Studentinnen ausgezahlt wird, von denen zu erwarten ist, dass sie auch Karriere machen und ihre Intelligenz halt weitergeben an ihre Kinder, auch erblich. Also Sarrazin ist quasi ein moderner Eugeniker. Und ich habe dann untersucht, wo kommt er eigentlich her. Ich habe dann auch einen Buchbeitrag geschrieben zu den deutschsprachigen Quellen von Thilo Sarrazin. Und ich habe mich befasst auch, wer unterstützt eigentlich Thilo Sarrazin. Da bin ich halt auf Leute gestoßen wie Klaus von Donani. Das ist halt nicht nur der Neffe von Dietrich Bonhoeffer, und auch sein Vater wurde von den Nazis halt ermordet, weil er im Widerstand war, sondern ist auch der Enkel von Karl Bonhoeffer, von einem führenden Rassenhygieniker aus der Nazizeit. Und ein anderer, der Thilo Sarrazin unterstützt hat, war Hans-Olaf Henkel. Und Hans-Olaf Henkel und Klaus Nunani, die sind in einem Netzwerk, das nennt sich Konvent für Deutschland. Und ich habe dann angefangen zu forschen, was machen die eigentlich, diese Konvent für Deutschland und so. Und bin dann auf verschiedene Gruppen gestoßen. Das war vor 2,5 Jahren, die sich dann nach und nach formiert haben zu der AfD. Das heißt, ich bin gar kein Parteienforscher, ich bin kein Rechtsextremismusforscher, sondern ich befasse mich eigentlich mit der Bildungsbenachteiligung, bin dann aber auf Netzwerke gestoßen und bin dann auf den Verlag zugegangen und habe gesagt, hier, da braut sich was zusammen, da entsteht die Sarrazin-Partei. Ja, also es wurde ja vor 2 Jahren ganz viel gemunkelt, kommt jetzt die Sarrazin-Partei, oder nicht vor 2 Jahren, 2010, schon vor 4 Jahren, kommt jetzt die Sarrazin-Partei, also eine Partei ähnlich wie in den anderen europäischen Staaten. Da haben wir ja die UKIP in Großbritannien oder Front National in Frankreich und FPÖ und so weiter. In jedem europäischen Staat haben wir quasi so rechte Parteien. Nur in Deutschland sind die immer an der 5%-Hürde gescheitert. Und ich denke halt, die AfD ist halt die Sarrazin-Partei, die halt erwartet wurde, ohne Sarrazin. Wobei Sarrazin, es gibt Mittwochabend beim SWR, gibt es halt eine Reportage mit Interviews zu Thilo Sarrazin, wo Thilo Sarrazin sich hat äußert auch zur AfD, und er hat bislang immer gesagt, er wird nicht in die AfD eintreten, er ist in der SPD zu Hause. Und in dem Beitrag habe ich jetzt zum ersten Mal rausgehört, dass er sagt, die AfD, er tritt noch nicht der AfD bei. Die AfD ist noch eine Chaostruppe. Die AfD ist noch nicht die konservativ-liberale Partei, die er sich wünscht. Die AfD hat noch diesen einen Themenschwerpunkt Euro. Sie ist noch nicht breit genug aufgestellt. Und das klingt für mich so, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis Sarrazin tatsächlich wechselt. Das habe ich heute gelesen in den Zeitungen. Das waren so Vorinterviews zu der Sendung am Mittwochabend. Also wenn das stimmt, dass er so oft noch nicht gesagt hat oder noch gesagt hat, dann ist es halt eine neue Qualität, weil das würde dann darauf hinauslaufen, dass er tatsächlich irgendwann der AfD beitritt. Inhaltlich gehört er sowieso dahin. Die AfD und Sarrazin, da gibt es kaum Unterschiede inhaltlich. Genau. Aber ich wollte ja eigentlich nur erzählen, wie ich zu der AfD gestoßen bin. Die AfD wurde halt 2012 gegründet. Ich sage immer installiert. Das ist wichtig. Also die AfD ist nicht gewachsen, wie zum Beispiel die Grünen. Also ich war in den 70er Jahren, war ich halt bei den Anfängen von den Grünen mit dabei. Da gab es so grüne Listen und ich war in der alternativen Liste, interessanterweise. Alternative Liste, also Alternative für Deutschland. Das Alternative ist halt geklaut. Ne? Also ich war in der alternativen Liste. Und bevor die Grünen überhaupt entstanden sind, war ich da schon wieder weg. Also ich war nie Parteimitglied. Aber es hat ewig gedauert, bis aus diesen Listen irgendwann mal eine Partei gewachsen ist. Die SPD hat ja noch viel länger gebraucht, bis sie irgendwann mal eine Partei war. Und die AfD ist installiert worden, von oben nach unten, von einer Handvoll Leuten. Und zwar gab es zwei Schritte. Es gab zunächst die Wahlalternative 2013. Das war der Versuch, nicht einfach jetzt eine neue Partei aufzubauen, sondern Henkel hatte damals gesagt, es ist viel einfacher, eine neue Partei, die schon existiert, mit denen zu gucken, ob wir mit denen zusammenarbeiten können, die quasi auf unsere Linie zu bringen, als eine ganz neue Partei aufzubauen. Henkel meinte auch, und das sagt Sarrazin jetzt übrigens auch, er sei viel zu alt dafür, eine neue Partei aufzubauen. Und deswegen der Versuch, zunächst mit den Freien Wählern zusammenzugehen. Freie Wähler sind Listen, die, also Wahllisten, kommunale Wahllisten, seit den 50er Jahren, die sich nach und nach auch zu Landesparteien zusammengeschlossen haben und auch zur Bundespartei zusammengeschlossen haben. Renitent sind da die die Freien Wähler aus Baden-Württemberg, die haben sich geweigert mitzumachen. Also es gibt die Bundespartei der Freien Wähler gibt es seit 2009. Und die aus Baden-Württemberg haben gesagt, nee, wir sind keine Bundespartei, wir sind halt Wahllisten. Ne? Aber ansonsten gibt es die Freien Wähler seit 2009. Und seit 2009, als sie ihren Gründungsparteitag hatten, da war schon Hans-Olaf Henkel mit dabei, direkt beim Gründungsparteitag der Freien Wähler, und hat da auch eine Rede gehalten und hat in der Rede formuliert, es müsse eine Reform der politischen Entscheidungsstruktur geben. Und das ist halt die eigentliche Agenda von Hans-Olaf Henkel. Es muss eine Reform der politischen Entscheidungsstruktur geben, um dann, das ist kein Selbstzweck, um dann im zweiten Schritt unpopuläre Maßnahmen umzusetzen, nämlich Sozialabbau. Ja, also Hans-Olaf Henkel geht zweischrittig vor. Und zunächst war der Versuch, mit den Freien Wählern zusammenzugehen. Die Freien Wähler haben es auch übernommen. Die haben das einfach abgeschrieben von ihm. Das steht bei denen im Wahlprogramm, Reform der politischen Entscheidungsstruktur. Henkel hat dann auch formuliert, unser System, was wir jetzt haben, ist eine Parteiendemokratie. Die wurde uns aufoktroyiert, damals von den Alliierten nach 1945, weil die Alliierten meinten, die Deutschen könnten nicht so gut mit Volkführerstrukturen umgehen. Und deswegen gibt es hier keine Präsidialdemokratie, sondern eine sehr starke Parteiendemokratie. Aber heute, das wird sich ja zeigen, heute hat Deutschland kein Problem mehr mit Rassismus oder mit irgendwelchen Führern und was weiß ich. Deutschland ist ja demokratisch geworden und deswegen können wir heute ruhig, und das macht auch die Globalisierung, erfordert das, deswegen müssen wir uns verabschieden von der Parteiendemokratie und müssen halt mehr Elemente aufnehmen von einer direkten Demokratie. Eine direkte Demokratie, das findet sich dann bei diesem Konvent für Deutschland. Da wird dann gesagt, wir müssen den Bundespräsidenten direkt wählen. Und das kostet natürlich Geld, wenn wir den direkt wählen. Und wenn wir den dann schon direkt wählen, dann muss sich das auch lohnen. Das heißt, der muss damit mehr Macht ausgestattet sein. Der muss das Parlament schneller auflösen können. Der muss Gesetze schneller ablehnen können. Auf Landesebene müssen wir dann auch Ministerpräsidenten direkt wählen. Mit einer größeren Machtausstattung, mit dem vom auch dem Bundeskanzler, also die Regierung. Parallel dazu sollen, das ist der neueste Schrei bei Hans-Olaf Henkel, sollten halt die Parteienstiftungen komplett abgeschafft werden, weil Parteienstiftungen sind halt Lobbyorganisationen, die mit Steuergeldern bezahlt werden, und auch der Einfluss halt von Parteien, von den gewählten Parteien wohlgemerkt, auf Entscheidungen halt bei Richterämtern, der müsste auch unterbrochen werden. Richter müssten sich nur noch aus sich selbst konstituieren. Ja, also da, die Parteien sind Hans-Olaf Henkel ein Dorn im Auge, und das ist halt seine Linie. Das Zusammengehen mit den Freien Wählern hat nicht geklappt. Also im September 2012 haben die das versucht. Es gab dann einen Testballon. Das waren die Wahlen in Niedersachsen im Januar 2012. Bernd Lucke, die Galionsfigur der AfD, ist dann auch auf Platz 3 nominiert worden. Die haben aber nur 1,1% bekommen. Und direkt am Abend, am Wahlabend, haben die sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir machen jetzt eine neue Partei. Wir kündigen das mit dem Aiwanger aus Bayern. Das ist sowieso ein Dickschädel, mit dem, gegen den kann man nichts durchsetzen. Und deswegen halt eine neue Partei. Die Partei, das mache ich jetzt relativ schnell. Die AfD ist installiert worden. Trotzdem denke ich, dass die AfD nur die Spitze des Eisberges ist. Ich meine festgestellt zu haben, dass sie so in drei Schritten entstanden ist. Oder die Gruppen, die sich halt zur AfD herauskristallisiert haben. Deswegen der Eisberg und auch wegen der sozialen Kälte der AfD, der Eisberg. Dass es so drei Schritte gibt. Bei Hans-Olaf Henkel ist das alles schon noch, liegt das noch ein bisschen weiter, noch weiter zurück. Hans-Olaf Henkel war ja mal Bundespräsident, war ja mal Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, also vom mächtigsten Unternehmensverband mit über 10.000 Unternehmern, Unternehmen, die da zusammengeschlossen sind. Und Hans-Olaf Henkel hat 97 nach der sogenannten Ruck-Rede, die Älteren werden es vielleicht noch kennen, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, womit gemeint war, hier Ärmel aufkrempeln und loslegen und nicht so viel jammern, anpacken, arbeiten. Nach dieser Ruckrede hat Hans-Olaf Henkel einen Beitrag geschrieben in den Sammelband zur Ruckrede von Roman Herzog, der schon überschrieben war mit wir brauchen eine Reform der politischen Entscheidungsstruktur. Also schon seit 97. Ne? Und im gleichen Sammelband war ein Beitrag von Konrad Adam, einem der Gründer und einem der Sprecher der AfD, überschrieben mit, wenn man mich nur lässt, zum notwendigen Rückbau der Sozialsysteme. Ja, also wenn man Konrad Adam nur mal machen ließe, der würde schon dafür sorgen, dass die Sozialsysteme zurückgebaut werden. Und diese beiden Formulierungen von 1997 von Konrad Adam, Sprecher und Gründer der AfD, und Hans-Olaf Henkel, Gründer im Hintergrund der AfD und jetzt auch stellvertretender Sprecher und Spitzenkandidat der AfD, die sind jetzt halt, die bilden, denke ich, halt die Agenda ab, den Plan ab, den die halt vorhaben. Zumindest eine bestimmte Fraktion innerhalb der AfD. Es gibt noch weitere Fraktionen, auf die werde ich gleich noch kommen. Also seit 97. Die Grundlagen der AfD, die haben sich dann allerdings gebildet, nachdem zum zweiten Mal Rot-Grün gewählt wurde. Wir hatten Ende der 90er Jahre, wurde ja Rot-Grün gewählt, da wurde halt die Kohl-Ära abgelöst. Selbst ich habe damals Rot-Grün gewählt, um einfach Kohl wegzuhaben. Und 2003 wurde dann wieder Rot-Grün gewählt und da haben konservative Kreise überlegt, ja, so geht's nicht weiter. Ne? Wir müssen uns darauf einstellen, dass es halt, dass die rot-grüne Partei und die Linken haben noch dazu gewonnen, dass die sich gerade da festsetzen und wir müssen halt eine rechte APO aufbauen. Das waren dann noch ganz martialische Artikel, die dann plötzlich in Zeitungen erschienen, von Arnulf Baring, Bürger auf die Barrikaden, oder später dann Peter Sloterdijk, wir brauchen einen fiskalischen Bürgerkrieg, wobei die gebende Hand repräsentiert wird durch die FDP, also nicht durch Merkel, sondern durch die FDP, und die nehmende, die schmarotzende Hand durch die Linke. Und der fiskalische Bürgerkrieg muss darum gehen, dass die gebende Hand durchsetzt, dass eben keine Steuern mehr gezahlt werden. Also dass eben Steuern komplett abgeschafft werden, weil Steuern sind ein Zwangssystem und es wäre viel besser, wenn die Reichen freiwillig geben, von Herzen. So, also da gab es halt verschiedene Artikel, Konrad Adam hat auch mitgemacht. Hans-Olaf Henkel hat in der Zeit auch einen Artikel, ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, wir brauchen ein anderes Wahlrecht, wir müssen ein Mehrheitswahlrecht einführen. Mehrheitswahlrecht heißt, pro Bezirk kommt nur eine Partei weiter, das wird dann auf einen Zwei-Parteien-Staat hinauslaufen und damit wäre ein Linksbündnis verhindert. Also auch da wieder ganz deutlich, wir müssen halt das demokratische System zu verändern, um halt inhaltlich eine andere Politik durchzusetzen. Es sind tatsächlich auch Gruppen gegründet worden, 2003 eben dieser Konvent für Deutschland. Ich gebe auch mal ein paar, ich habe so ein Glossar, das gebe ich mal rum, weil ich jetzt ganz viele Namen nenne. Die müsst ihr ja nicht merken, diese Namen, aber ich gebe das mal rum, damit, da könnt ihr euch dann festhalten. Es wurden tatsächlich eben diese auch Gruppen gegründet, der Konvent für Deutschland, ein Honoratiorennetzwerk mit Roman Herzog. Jetzt gerade ist Oswald Metzger, ist der Geschäftsführer, ein Freund von, ein Bekannter von Hans-Olaf Henkel und so weiter. Dann 2003 Bürgerkonvent von Meinhard Miegel. Der Bürgerkonvent hat quasi auch vertritt eigentlich auch diese Position, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, oder die haben eine Kampagne gemacht, die hieß Deutschland ist besser als jetzt. Ja, das ist quasi auch Ärmel aufkrempeln und loslegen. Dann die Zivile Koalition, auf die werde ich gleich noch eingehen, die hat auch was mit den Stuttgarter Demos hier zu tun. Und dann 2005 Hamburger Appell. Das waren alles Gruppen, die waren noch nicht zusammengeschlossen. Also verschiedene Gruppen. Das Handout müsst ihr auch nicht durchlesen, das ist nur, wenn ich irgendwelche Namen nenne, könnt ihr da drauf gucken. Ihr dürft das ruhig lesen. Genau. Hamburger Appell, da werde ich gleich auch noch was zu sagen. Ich mache nur ganz so eine Skizze, damit ihr ungefähr einen Überblick habt. Und dann 2009 änderte sich das Ganze. 2009 war Merkel am Ruder mit einer CDU-CSU-FDP-Regierung. Und da haben sich diese Gruppen, die sich damals gebildet haben, in der Phase von 2003 bis 2009, die ich neue konservative Revolution oder Rebellion, diese Rebellionsphase überzeichnet habe, die haben sich dann gefunden und haben sich aber auch gegen Merkel positioniert. Das Ganze ist überschrieben mit Linkstrend stoppen. Es gibt eine CDU-nahe Gruppe, die heißt Aktion Linkstrend stoppen, und die ist quasi gegen Merkel, weil die sagen, Merkel die vertritt keine konservativen Positionen, sondern sie tritt auf wie eine Sozialdemokratin oder Sozialistin. Und diese Gruppen haben sich dann quasi zusammengefunden mit einer Opposition noch gegen Merkel. Das war dann die Zeit, genau 2009, wo der Henkel auf die Freien Wähler zugegangen ist. Der hat danach immer wieder behauptet, er wäre treuer FDP-Anhänger, und hat dann versucht, hat sich dafür stark gemacht, dass die FDP den europäischen Stabilitätsmechanismus ablehnt, also ESM, diese Griechenlandhilfe, und ist wirklich so aufgetreten, meinte, ich bin immer FDP-Wähler gewesen, und ihr macht mir es wirklich schwer, ich werde zum ersten Mal nicht die FDP wählen, wenn er es ablehnt. Tatsächlich war er 2009 schon bei den Freien Wählern und ist da schon aufgetreten, hat die quasi schon präformiert für eine Partei, die er gern wünschte. 2009 war dann auch das Auftreten von Sarrazin, erst sein Letter-Interview, dann 2010 Deutschland schafft sich ab, wo ja auch Merkel meinte, Sarrazin ist nicht hilfreich. Also auch da wieder eine Opposition, auch gegen Merkel. Dann fingen die Anti-ESM-Proteste an. Und da ist halt wichtig, es gab innerhalb also zwischen den Unternehmen gab es plötzlich einen Streit. Es gab dem BDI und Merkel und die FDP und Schäuble, die machen eigentlich BDI-Politik. Ja, also die Politik mit dem Griechenland, mit der Schuldenübernahme und so weiter, das ist eine Politik, die vom BDI gefordert wird, und Merkel setzt die um. Da gibt es eigentlich, das passt eigentlich sehr gut. Aber sie vertritt nicht alle Unternehmen. Es gibt Verbände von Familienunternehmen, das ist die Familienunternehmer ASU oder der Bundesverband der jungen Unternehmer oder die Stiftung Familienunternehmen. Die haben böse Briefe geschrieben an Merkel, dass diese Griechenlandhilfe nicht hilfreich ist, dass sie denen nicht hilft, dass sie schädlich ist, dass Griechenland raus soll aus dem Euro und so weiter. Aufgrund dieses Streits zwischen den verschiedenen Kapitalfraktionen, denke ich, haben die ganzen neoliberalen Wirtschaftsprofessoren, die damals den Hamburger Appell mit unterschrieben haben, um Bernd Lucke sich gedacht, das ist jetzt unsere Chance, als Partei aufzutreten, weil die Familienunternehmer keine parlamentarische Vertretung haben. Also die werden ja nicht vertreten durch CDU, CSU, FDP, die machen ja BDI-Politik. Und durch Rot-Grün werden sie erst recht nicht vertreten und schon mal gar nicht durch die Linken. Das heißt, da ist ein Hohlraum, und in diesem Hohlraum, da kann jetzt eine neue Partei entstehen, und so ist dann tatsächlich auch die AfD gegründet worden. Und das ist halt ein ganz großer Unterschied zu den ganzen Parteien, die wir bislang hatten, pro Deutschland, pro NRW, die Freiheit, Republikaner. Da stehen vielleicht vereinzelt Millionäre dahinter, bestenfalls. Oder schlimmstenfalls. Bei der AfD sind potenziell ganze Verbände von Familienunternehmen im Hintergrund. Und bei Familienunternehmen rede ich jetzt nicht von Familien, wo denn der Sohn mit anpackt, die Regale einzuräumen oder so, sondern Familienunternehmer, damit meine ich sowas wie Reinhold Würth oder August von Fink oder Theobald Müller, also Milliardäre. Milliardäre, die können mal eben aus der Portokasse irgendwie ein paar Millionen rüberwachsen lassen, das merken die gar nicht. Ja, also das ist halt der große Unterschied. Gut, also mit dabei waren dann noch, also Lucke hat dann damals das Plenum in Ökonomen gegründet, dann Bündnis Bürgerwille. Das ging halt immer mehr in Richtung Partei. Beim Bündnis Bürgerwille war dann die Zivile Koalition dabei und später dann noch der Bund der Steuerzahler, die auch Stopp ESM die Initiative gegründet haben. Und so weiter. In meinem Buch führe ich das halt alles aus. Ich habe ein Buch geschrieben, Rechte Euro-Rebellion, und da habe ich die ganzen Zusammenhänge nochmal genauer geschildert. Gut, ja, es gab dann im September 2012 dann einen Artikel von Hans-Olaf Henkel im Handelsblatt, wo er auch eine Rubrik hat, die heißt Henkel trocken, und da hat er einen Artikel geschrieben, ESM-Doppelpunkt, also Europäischer Stabilitätsmechanismus, Doppelpunkt aus, das Spiel ist aus. Und das war quasi ein Anpfiff für ein neues Spiel. Vier Tage später gab es eine Facebook-Seite mit dem Titel Wahlalternative 2013 von Konrad Adam, Bernd Lucke und Alexander Gauland. Und damit fing dann die AfD an. Ne? Da werde ich gleich auch noch drauf eingehen. Ich gehe jetzt auf die Spitzenkandidaten ein der AfD, und zwar sind ja Sonntag sind ja die Europawahlen, und ich gehe halt auf die Spitzenkandidaten ein, weil ganz oft gesagt wird, oder ganz oft gefragt wird, ist die AfD rechts? Ist das eine faschistische Partei? Ist das eine rechtsextreme Partei? Und dann gibt es ein Muster wie von Hans-Olaf Henkel, der sagt dann, der gesteht zu, es gibt tatsächlich am rechten Rand der AfD Probleme. Da gibt es vereinzelte Personen, die dem rechten Spektrum zugehörig sind. Aber das ist halt kein großes Problem, weil die gab es auch bei den Grünen damals, die gab es auch bei den Piraten. Also jede neue Partei, die sich gründet, die hat am rechten Rand irgendwelche Spinner. Und es ist halt nur eine Frage der Zeit, bis sich die Partei konsolidiert hat, bis sie sich gefunden hat. Und dann sind die Spinner weg vom Fenster. Und bei der AfD ist es tatsächlich so, da sind jetzt, ich nenne immer das Beispiel Dresden, weil das so gut passt. In Dresden sind drei Leute aus dem Preisverstand ausgetreten, weil sie gesagt haben, dass Frauke Petri als Sprecherin des Landesverbandes Sachsen, der AfD, immer mehr Rechtsextremisten in die Partei reinlässt. Das wäre nicht mehr mitzutragen, deswegen sind die zurückgetreten und ausgetreten. Es gab dann Nachrücker, und einer von den Nachrückern in Dresden, der ist dann vor kurzem im Februar oder März entdeckt worden von Antifa-Leuten, die beim Europatreffen der jungen Nationaldemokraten, also bei der Jugendorganisation der NPD, einen dieser Nachrücker gesehen haben. Der war stellvertretender Kreissprecher in Dresden für die AfD, und der hatte halt einen Button, wo drauf stand Ordnungsdienst. Ja, also da treten aus der AfD, aus Dresden, treten drei Leute aus, weil die sagen, es sind zu viele Rechtsextremisten in der Partei, und es gibt einen Nachrücker, und der Nachrücker ist dann Ordnungsdienst bei den jungen Nationaldemokraten. Also sowas kommt immer wieder vor bei der AfD. Es sind halt nicht nur Einzelprobleme, es sind halt viele Einzelprobleme, aber meiner Meinung nach ist es tatsächlich, da würde ich Hans-Olaf Henkel sogar recht geben, nicht das eigentliche Problem, sondern das Problem sind eher Leute wie Hans-Olaf Henkel. So, und warum das so ist, deswegen stelle ich jetzt halt die ersten acht Leute da, die acht Spitzenkandidaten der AfD. Bei den Europawahlen ist es so, dass Deutschland 96 Kandidaten entsendet ins Europäische Parlament. Das heißt, pro Prozentpunkt kommt ungefähr eine Person ins Parlament. Wenn die AfD, die wird gerade geschätzt zwischen 4% und 8%, bei den letzten Umfragen habe ich gesehen 7%, aber das ist vom Meinungsforschungsinstitut zu Meinungsforschungsinstitut unterschiedlich. Wenn die tatsächlich 8% kriegen sollten, dann wären diese 8 Leute drin. Und ich werde die Leute vorstellen, und dann gehe ich nochmal auf die drei Gründe ein. Zum Teil überschneidet sich das zum Beispiel bei Bernd Lucke. Bernd Lucke ist Volkswirtschaftsprofessor, sehr christlich, Calvinist, und auf den will ich jetzt nämlich nicht eingehen, weil ich gleich nochmal auf die Gründer eingehen will, und er ist auch einer der Gründer und Sprecher der AfD. Platz 2, Hans-Olaf Henkel, zu dem habe ich ja schon einiges erzählt. Wenn Hans-Olaf Henkel in Talkshows auftritt, dann müsst ihr mal drauf achten, der verwendet mindestens einmal das Wort rote Linie. wir dürfen die roten Linien nicht überschreiten, die rote Linie ist überschritten. Und das ist halt ganz, ganz symptomatisch für Herrn Zollhaf Henkel. Ich habe mir die letzte Talkshow angeguckt und darauf gewartet, wann kommt jetzt rote Linie, und tatsächlich es kam. Das war letzte Woche Montag. Rote Linie, er ist halt in den Vereinigten Staaten, ist ja, hat er für ein bisschen Unruhe gesorgt, weil er ist Berater gewesen der Bank of America, zumindest so lange, also jetzt seit er Spitzenkandidat ist für die AfD, ist er, also ruht dieses Amt, aber er war bislang Berater der Bank of America, und er hat für diese Bank gefordert, dass ein Redlining eingeführt wird. Redlining heißt, also rote Linie ziehen, ne? Redlining heißt, man nimmt sich halt ein Stadtplan und zum Beispiel New York und macht dann halt um die armen Gebiete wie, die Bronx, Harlem und so weiter, macht man eine rote Linie, und alle Menschen, die da wohnen, sollen dann automatisch keinen Bankkredit mehr bekommen. In den Vereinigten Staaten ist das ein bisschen auf Unmut gestoßen, weil in den Vereinigten Staaten das bis in den 50er Jahren so war, dass Schwarze nicht als nicht kreditwürdig galten, die haben keinen Bankkredit bekommen. Und wenn man um Bronx und Harlem rote Linien zieht, dann, also das würde dann als rassistisch bezeichnet. Und das ist halt auch verboten. Also da, das hat er halt gefordert. Dieses Redlining macht er aber auch auf der Europakarte. Er nimmt sich dann dann nicht einen Stadtplan, sondern die Europakarte und nimmt seinen Rotstift und macht dann um Griechenland und Italien und vielleicht noch ein bisschen um Frankreich, also um Frankreich einen ganz roten, dicken Strich. Ne? Die sollen dann auch raus aus der gemeinsamen Kreditgemeinschaft. Die sollen auch keine Kredite mehr bekommen. Einführung von Nord- und Südeuro, und das muss halt getrennt sein. Ich habe gerade voll die Sonne irgendwie im Gesicht, wie so ein Scheinwerfer. Ja. Kann man vermutlich nichts machen. Nö, ist ja. Schadet ja auch nicht. Ich sitze auch gerne im Licht. Gut, Hans. Ist es bewusst gemacht, damit ja, du im rechten genau. Licht erscheinst. Ja. Ein bisschen spät, ich wollte eigentlich, als ich die Treppe runterkam. ja, Hans-Olaf Henkel. Ja, ich habe ja schon einiges zu ihm erzählt. Vielleicht fällt mir dennoch was ein. Ich denke, Hans-Olaf Henkel ist tatsächlich einer der Drahtzieher der AfD. Der ist aber erst im Dezember 2013 überhaupt erst in die AfD eingetreten mit so einem staatsmännischen Gestus. Er hat sich das lange überlegt, wohl überlegt, und er stellt sich jetzt zur Verfügung. Womit er nicht gerechnet hat, ist, er hat sich halt nicht nur nominieren lassen auf Platz 2 bei den Spitzenkandidaten, da gab es auch kein Problem. Aber es wurde halt, weil eine eher liberale Frau aus der AfD ausgestiegen ist aus dem Vorstand, wurde der stellvertretende Sprecherposten frei. Und da hat er sich halt auch zur Verfügung gestellt. Und er hat 336 Stimmen bekommen. Allerdings hat er nur knapp gewonnen, weil der Markus Prezel, ein quasi Nobody aus Bielefeld, der hat 312 Stimmen bekommen. Und das zeigt schon, innerhalb der AfD versucht Henkel natürlich seinen Kurs durchzusetzen. Also sein Kurs eben Reform der politischen Entscheidungsstruktur, um Sozialabbau zu betreiben. Es gibt allerdings eine ganz starke rechtspopulistische Fraktion innerhalb der AfD, die den Markus Prezel gewählt haben. Und 312 Stimmen gegenüber 336 Stimmen, das deutet ja schon fast auf den Patt hin. Ja, also die Rechtspopulisten sind fast genauso stark, sind fast genauso stark wie Hans-Olaf Henkel. Gut, kommen wir zu Platz 3, Bernd Kölmel, den kennt ihr vielleicht. Das ist der Landessprecher Baden-Württemberg. Der ist deswegen so weit oben nominiert worden, weil Baden-Württemberg ist einer der wenigen Landesverbände, die sich nicht komplett zerstritten haben. Und die haben ihn halt als ihren Mann halt nach oben nominiert. Zu Bernd Kölmel fällt mir eigentlich nicht viel ein. Ich habe, was ich noch erzählen kann, ist, er hat da vor kurzem der Jungen Freiheit ein Interview gegeben. Und die Junge Freiheit ist eine Wochenzeitung aus dem rechten Lager, die, es wird halt gesagt, die hat da so eine Scharnierfunktion zwischen konservativen und rechtsextremen, neurechten Positionen, und die geriert sich auch als das Parteiblatt der AfD. Ja, im rechten Lager lassen die halt nichts auf die AfD kommen. Ja, das ist ihre Partei. Und Bernd Kölmel hat da ein Interview gegeben, und es ging um die Stuttgarter Demos. Also die Demos hier jetzt nicht Stuttgart 21, sondern eben diese Demos gegen die sogenannte Frühsexualisierung. Und er hat dazu aufgerufen, daran teilzunehmen. Und es sind tatsächlich auch immer wieder Plakate sehr deutlich zu sehen von der AfD, bei diesen Demos. Es geht da halt um den Bildungsplan 2015 von der rot-grünen Regierung, wo es halt um eine, wo es darum geht, Grundschülern beizubringen, dass es halt eine größere Vielfalt gibt als nur heterosexuelle Kleinfamilien mit Vater, Mutter, Kind, sondern dass schwul eben kein Schimpfwort ist, sondern eine Lebensweise, die gleichberechtigt ist und so weiter. Und dagegen machen halt reaktionäre Kräfte, also evangelikale Gruppen und rechte Gruppen und die AfD mobil. Ich glaube, im Juni wird jetzt auch wieder eine Demo stattfinden, im Mai ist sie ausgesetzt. Organisiert werden die Demos inzwischen von Beatrix von Storch. Beatrix von Storch ist auf Platz 4 der Liste. Beatrix von Storch hat die Zivile Koalition gegründet und sie hieß ursprünglich Beatrix Herzogin von Oldenburg. Sie hat dann später standesgemäß Sven von Storch geheiratet und Beatrix von Storch und Sven von Storch, die leiten quasi die Zivile Koalition. Die haben sich halt kennengelernt in dem Göttinger Arbeitskreis. Der Göttinger Arbeitskreis war ein Arbeitskreis von Studierenden, die dafür gekämpft haben, dass sie als ehemalige Adlige oder mit adligen Vorfahren die Landgüter aus dem Osten zurückbekommen, die halt damals zwangsenteignet wurden, als halt nach 45 eben, da hat die Sowjetunion hat da die großen Adelsgüter, diese Großgrundbesitze enteignet. Und nach der Wiedervereinigung wollten die potenziellen Erben dieser Landgüter eben dafür streiten, dass die eben ihre Landgüter zurückbekommen. Das war der Göttinger Arbeitskreis und das war eben der Kampf eben von einer ganzen Reihe von Adligen. Dieser Göttinger Arbeitskreis hat sich dann 2006, als sie dann gemerkt haben, wir kommen nicht weiter, wir kriegen das nicht so zurück, wie wir das wollen. Es gab zum Teil, gab es Möglichkeiten, das zurückzubekommen, also gab es Vorkaufsrechte und so weiter. Als sie das nicht so umsetzen konnten, wie sie wollten, haben sie die Zivile Koalition gegründet. Das ging einher auch mit einer Schwerpunktausgabe einer Schwerpunktausgabe der Jungfreiheit. Die Jungfreiheit hat damals getitelt der deutsche Watergate-Skandal. Das ging eben inhaltlich darum, dass eben die Adligen nicht ihre Güter zurückbekommen haben. Beatrix von Storch hat mit der Zivilen Koalition ist gestartet mit der Parole, wir brauchen eine Reform der politischen Entscheidungsstruktur mit dieser Henkel-Forderung. Und sie haben von Anfang an zusammengearbeitet mit einem rechtspopulistischen Adressenhändler, hatten von Anfang an zielgenaue 50.000 Adressen, konservative Adressen und die arbeiten mit Spam-Mails. Also die arbeiten halt, die treten, es gibt eine Seite spam.de, wo man halt Spam-Meldungen im Internet melden kann und da taucht die Zivile Koalition immer wieder auf, weil die mit Spam-Mails arbeiten. Die haben ein Netzwerk von, ich weiß nicht, wie viele Seiten das inzwischen sind, bestimmt 12 Internetseiten, die auch alle betreut werden. Die haben einen Stab von 14 Mitarbeitern, die auch alle bezahlt werden, von Kleinspenden angeblich. Und eine dieser Seiten ist jetzt ganz neu, die Seite nennt sich Demo für alle. Und diese Seite Demo für alle, die organisieren jetzt gerade eben hier die Stuttgarter Demos. So, und das wird im Impressum steht Sven von Storch und federführend ist da Hedwig von Beverförde, eine weitere Adlige. Und Hedwig von Beverförde wurde letztes Jahr nochmal geadelt und zwar von IDEA, einem evangelikalen Netzwerk. Da hat sie halt den Titel bekommen, politische Christin des Jahres. Und das zeigt halt, wie effektiv diese zivile Koalition da vorgehen als antifeministisches Netzwerk. Also die sind gegen die Homo-Ehe, sind halt homophob und antifeministisch. Ich habe dazu eine Expertise geschrieben, 56 Seiten, die ist verlegt worden von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die ist jetzt auch gerade gedruckt, aber ich wird mir gerade zugeschickt. Aber ihr könnt die auch im Internet runterladen, einfach fes.de eingeben, Friedrich-Ebert-Stiftung. Da beschäftige ich mich halt mit den Christen in der AfD. Die kommen hier auch aus Baden-Württemberg. Und den Christen in der AfD ist halt ein Arbeitskreis. Mit der Zivilen Koalition und so weiter. Deswegen führe ich das jetzt nicht sehr viel weiter aus, aber die sind da halt sehr aktiv. Wichtig noch bei den Europawahlen, Sie haben jetzt auch, waren auch aktiv, jetzt schon, obwohl die noch gar nicht im Europäischen Parlament sitzen, waren die aktiv gegen den Estrela-Bericht und gegen den Lunacek-Bericht. Der Estrela-Bericht kam von einer linken Spanierin. Da ging es halt um mehr Abtreibungsrechte auf europäischer Ebene und um Rechte halt für Schwule und Lesbische und vielfältige Lebensweisen. Dieser Estrela-Bericht ist halt massiv bekämpft worden, vor allen Dingen auch von der zivilen Koalition, die wiederum mit Massenspams gearbeitet haben. Es gab eine Linke im Europäischen Parlament, die meinte, sie hätte hunderte von E-Mails bekommen und hat dann hat da dann die zivile Koalition ausgemacht, die dafür verantwortlich sind. Die Edith Estrela, die hat 80.000 E-Mails bekommen innerhalb weniger Tage. Der Lunacek und der Bericht wurde zurückgewiesen. Ja, also sie waren tatsächlich erfolgreich. Der Lunacek-Bericht von der österreichischen Grünen, die im Europäischen Parlament sitzt, der sich halt stark macht für die Rechte von Homosexuellen in der EU, der wurde auch bekämpft und auch sie meinte halt, sie hätte innerhalb kürzester Zeit 40.000 E-Mails bekommen und hat auch als Adressaten die zivile Koalition ausgemacht. Ja, also die sind da sehr massiv, die haben dann auch eine Demonstration in Straßburg organisiert. Beatrix von Storch läuft auch mit bei diesen Lebensschutzdemos in Berlin. Also wir haben in Münster so einen 1000-Kreuze-Marsch und in Berlin gibt es das halt auch und da läuft sie auch in der ersten Reihe mit. Also das ist halt so die zivile Koalition. Verknüpft ist das denn noch, sie haben ein eigenes Magazin, das heißt Freie Welt.net, wo ganz viele konservative Artikel zu lesen sind, nicht nur jetzt von Redakteuren aus diesem Netzwerk, sondern es sind dann auch von rechten Zeitungen Artikel. Das ist halt eine Ideenschmiede. Dann gibt es halt noch, die redet halt auch häufiger bei Hayek-Gruppen oder bei Hayek-Treffen. Hayek ist ein, auf den werde ich dann noch zu sprechen kommen, Hayek ist ein Volkswirtschaftler aus den 50er Jahren, er lebt nicht mehr, der steht für die österreichische oder für die Freiburger Schule und ist ein marktliberaler, also eigentlich der marktliberale Volkswirtschaftler. Und es gibt in allen möglichen Städten so Hayek-Gruppen und da hängen die halt auch mit zusammen. Also einerseits sehr konservativ, was Geschlechterpolitik angeht und andererseits sehr für die freie Marktwirtschaft, also da halt sehr liberal, marktliberal. Joachim Stabatti, das kommt glaube ich aus Mannheim, Baden-Württemberg steht ja auch drunter. Der hat in Berlin war der Spitzenkandidat bei den Bundestagswahlen, auch einer der Volkswirtschaftsprofessoren. Bei Stabatti ist vielleicht noch spannend, der war beim Bund Freier Bürger, einer Partei aus den 90er Jahren, die rechtspopulistisch aufgetreten ist und die sich damals gegen den Euro gewandt hat. Also quasi ein Vorläufer der AfD. Der Bund Freier Bürger hat dann später mit FPÖ und mit Jörg Haider zusammengearbeitet. Stabatti ist dann irgendwann ausgetreten, als er meinte, das wäre ihm zu rechts. Aber er war nicht der Einzige, sondern Schachtschneider zum Beispiel ist jetzt auch bei der AfD, der war vorher auch beim Bund Freier Bürger. Oder Bruno Bandolet, der auch eben ursprünglich BFB und dann später AfD. Also eine ganze Reihe von Leuten. Ulrike Trebesius, da gehe ich jetzt drüber hinweg. Das soll jetzt nicht irgendwie frauenfeindlich sein, aber ich weiß wirklich nicht viel zu ihr, außer eben, dass sie die Spitzenkandidatin ist in Schleswig-Holstein. Aber es liegt eben auch an der AfD. Die haben einige starke Frauen mit dabei, die auch viel machen. Im Wesentlichen ist die AfD aber eine Männerpartei. Das sieht man ganz oft, wenn man halt gerade so Kreisverbände anguckt, wer da dann auftritt, dann hat man manchmal wirklich nur Fotos von, wo nur Männer sind. Markus Prezel, Spitzenkandidat aus Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen ist eigentlich der stärkste Landesverband, aber weil die so zerstritten sind, haben sie es nur geschafft, auf Platz 7 jemanden zu nominieren. Er war eigentlich auch gar nicht der Delegierte aus Nordrhein-Westfalen und hat sich aber einfach so zur Wahl gestellt. Und ich denke halt, das ist der Hoffnungsträger der Rechtspopulisten. Dann auf Platz 8 Marc Jong, noch jemand aus Baden-Württemberg. Der ist aus Karlsruhe. Der ist halt der Assistent von Peter Sloterdijk. Weißt du nicht, ob ihr... Peter Sloterdijk sitzt halt auch im Rektorat. Also Peter Sloterdijk ist ja der Direktor der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Und Marc Jong hat bislang immer auch Seminare zusammen mit Peter Sloterdijk durchgeführt und sitzt auch als Assistent von Peter Sloterdijk im Rektorat. Peter Sloterdijk kandidiert natürlich nicht für die AfD, als Philosoph schwebt er halt über den Dingen, aber Marc Jong ist direkt Mitglied, auch ich glaube auch Spitzenkandidat hier in Baden-Württemberg und oder ganz weit oben auch im Landesverband Baden-Württemberg. Und Marc Jong hat vor kurzem noch einen Artikel geschrieben im Cicero, Manifest der AfD. Und dieser Artikel ist untersucht worden von einem Historiker von Helmut Kellershohn. Helmut Kellershohn ist Spezialist für den Jungkonservativismus der Weimarer Republik. Und Helmut Kellershohn meinte, dass ganz viele Gedankenfiguren und Argumentationsstränge, die sich halt bei den Jungkonservativen fanden, bei Marc Jong wieder auftauchen in seinem Manifest für die AfD. Also ich bin kein Experte, ich habe den Artikel gelesen und mir ist nur aufgefallen, dass Marc Jong zum Beispiel geschrieben hat, die AfD muss konservativ und liberal sein, wobei liberal heute auch mitunter heißen kann, reaktionär sein. Liberal sein kann mitunter auch heißen, reaktionär sein. Und das ist zumindest eine Überschneidung, weil auch die Jungkonservativen aus der Weimarer Republik eben auch von sich behauptet haben, sie wären Reaktionäre. Ja, das, die Jungkonservativen, das sind jetzt keine Nazis, ist nicht NSDAP, aber die waren sehr wohl auch gegen Demokratie. Ja, also das ist, da muss man unterscheiden. Und deswegen finde ich das auch schwierig zu sagen, die AfD, das sind Nazis. Da macht man der AfD das viel zu einfach. Wenn man aber genauer hinguckt und deren Demokratieverständnis untersucht, dann kann man eben feststellen, es gibt da ganz viele Probleme mit der Demokratie, wie wir sie haben. Okay, das waren jetzt die Spitzenkandidaten. Wenn die AfD tatsächlich 8% kriegen sollte, und das halte ich nicht für ausgeschlossen, also nicht für sehr wahrscheinlich, aber ich denke, die werden eher so bei 6% landen. Aber 8% ist auch nicht ausgeschlossen. So, dann wären halt diese 8 Leute drin. Gut, ich gehe jetzt nochmal auf die Gründer ein. Und da kommt jetzt ein bisschen mehr Inhalt auch zum Mitlesen. Aber ich lese den Text auch vor, also müsst ihr nicht keine Angst haben. Genau, und zwar gehe ich auf die Gründer der Wahlalternative 2013 ein. Das sind aber auch die Gründer der Alternative für Deutschland. Die haben erst die Wahlalternative 2013 gegründet und dann 4-5 Monate später die AfD. Und zwar zu nennen sind ja erstmal Bernd Lucke, Volkswirtschaftsprofessor, Konrad Adam, ein konservativer Journalist, der für die Welt und für die FAZ geschrieben hat, und Alexander Gauland, ehemaliger hessischer Staatssekretär, CDU, Bernd Lucke auch CDU. Alexander Gauland ist jetzt gerade nominiert worden für den Landesverband Brandenburg. In Brandenburg sind ja Landtagswahlen und da ist er Spitzenkandidat und seine Rede hat er eingeführt mit in den Staub mit den Feinden Brandenburgs. Also er ist halt immer sehr wortgewaltig und Gauland wäre, wenn die AfD jetzt Regierungsgewalt hätte, wäre er halt auch denke ich mal Außenminister oder Verteidigungsminister. Also das ist halt so seine, er überlegt halt viel zur Sicherheitspolitik. Bernd Lucke steht für den Hamburger Appell. Der Hamburger Appell wurde von 3 Volkswirtschaftsprofessoren aus Hamburg verabschiedet, und zwar nach den Hartz-IV-Gesetzgebung. Also nach Hartz IV war ja der größte Einschnitt in die sozialen Systeme in Deutschland. Hartz IV hatte nicht nur zur Folge, dass die Arbeitslosen weniger Geld auf der Tasche haben oder dass es noch Verfolgungsbetreuung gibt von Arbeitslosen, sondern auch die ganze Niedriglohnpolitik kam halt infolge von Hartz IV. Der Hamburger Appell ist danach verabschiedet worden als Appell und hat halt weitere Verschärfungen gefordert, also nach Hartz IV, das ist halt wichtig. Und zwar sagen diese Volkswirtschaftsprofessoren, also es sind nicht nur die 3, die das initiiert haben, das wurde unterschrieben von 240 weiteren Volkswirtschaftsprofessoren, von denen sich jetzt einige, wie zum Beispiel Stabatti, in Führungspositionen wiederfinden der AfD. Die sagen halt, Deutschland geht schlecht, der Wirtschaft geht schlecht, das muss sich ändern, es sind Maßnahmen notwendig. Nämlich zum Beispiel, die unangenehme Wahrheit besteht darin, dass eine Verbesserung der Arbeitsmarktlage nur durch eine niedrigere Entlohnung der ohnehin schon Geringverdienenden, also durch eine verstärkte Lohnspreizung möglich sein wird. Eine Abfederung dieser Entwicklung ist durch verlängerte Arbeitszeiten, verminderten Urlaubsanspruch oder höhere Leistungsbereitschaft möglich. Die Geringverdienenden sollen weniger verdienen, dafür dann mehr arbeiten, weniger Urlaub machen und sich ein bisschen mehr anstrengen. Das war der harmlose Teil. Dann geht es weiter. Eine Kompensation der Geringverdienenden durch den Sozialstaat ist in gewissem Umfang möglich, aber dafür muss die Sozialpolitik von Lohnersatzleistungen zu Lohnzuschüssen wechseln. Das deutsche System der Lohnersatzleistungen von der Sozialhilfe über Arbeitslosengeld bis zur subventionierten Frührente erzeugt Lohnansprüche, die der Markt nicht mehr befriedigen kann. Also komplette Abschaffung der Sozialhilfe. Nicht nur Arbeitslosengeld, sondern auch Frührente, weil wenn es Sozialhilfe gibt, dann ist die Folge davon, dass es höhere Löhne gibt, die der Markt nicht mehr befriedigen kann. Wir brauchen halt, Sozialhilfe muss abgeschafft werden, damit die Geringverdienenden weniger verdienen. Das ist halt nicht nur jetzt die Position gewesen von Lucke, sondern von einer ganzen Reihe von Volkswirtschaftsprofessoren, die führende Positionen in der AfD haben, wie Stabatti, Faubel, Dilger, Kruse, ich bin auf 7 gekommen, fallen mir jetzt nicht alle ein, aber es sind mindestens 7 Volkswirtschaftsprofessoren, die halt im wissenschaftlichen Beirat sitzen der AfD oder eben Landessprecher sind. Und eben, der Lucke eben, der sich das Ganze mit ausgedacht hat, ist eben Sprecher und Gründer der AfD. Bei Lucke ist mir auch aufgefallen, der spricht halt vom sozialen Bodensatz. Also das ist eine sehr verächtliche Sprache gegenüber Menschen, die aus den unteren Schichten kommen. Und ich selber bin ja Bildungssoziologe und habe da auch nochmal geguckt, welche Positionen haben die eigentlich zum Bildungssystem oder zur Bildungsbenachteiligung. Und dann gibt es halt Formulierungen von Bernd Lucke, dass eben das dreigliedrige Schulsystem auf jeden Fall beibehalten werden muss mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium, weil sonst die schlecht erzogenen Hauptschüler die Realschüler runterziehen. Es gibt solche Sprüche, findet man sehr häufig in der AfD und die sind halt sehr viel krasser als bei anderen konservativen Parteien, wie bei der CDU. Zum Beispiel hat der Faubel, ich glaube, der ist auch aus Mannheim, Roland Faubel, Volkswirtschaftsprofessor, wissenschaftlicher Beirat der AfD, in einem Buchbeitrag geschrieben, die Arbeiterkinder sollten nicht Volkswirtschaften studieren, weil den Arbeiterkindern fehlt die verbale Logik und sie würden damit halt die Volkswirtschaften kaputt machen. Sie hätten halt viel zu wenig Lebenserfahrung dafür und sollten sich deshalb aus den Volkswirtschaften zurückhalten. Ne? Oder Konrad Adam, auf den ich jetzt gleich zu sprechen komme, der hat formuliert, in den 60er, 70er Jahren hat die Betreuungsindustrie, also die sozialpädagogische Betreuungsindustrie, das katholische Arbeitermädchen vom Land ausgemacht als Opfer, mit dem man dann halt gut Geld verdienen kann, wenn man die halt fördert. Dann muss man irgendwelche Programme machen und dann kommen Leute da, werden dadurch finanziert. Das funktioniert heute nicht mehr, weil Mädchen ja ganz gute Schulabschlüsse machen, zum Teil häufiger als Jungen Abitur machen. Deswegen wurde halt ein neues Opfer auserkoren, so Konrad Adam, nämlich der Großstadtjunge mit islamischem Hintergrund aus der Türkei, der jetzt quasi das neue Opfer ist der Bildungsindustrie. Und dann sagt er, das würde aber nicht hinhauen, weil man müsste einfach wissen, diese türkischen Jungen, die sind bildungsresistent, sind aber sehr schnell dabei, wenn es darum geht, mit dem Messer zuzustechen. Ne? Originalzitat von 2012, glaube ich, auch aus der Welt. Also von diesen Positionen, die ich in dieser Radikalität eigentlich nirgendwo sonst gefunden habe, die finden sich dann eben vermehrt in den Führungskreisen der AfD. Achso, noch zu den, ich habe oft auch AfDler in meinen Veranstaltungen und wenn ich dann so Zitate bringe, dann wird immer gesagt, die sind aus dem Zusammenhang gerissen, das hat er gar nicht so gesagt, ich soll mal die Quellen nennen und wenn dann gar nichts mehr hilft, dann wird ihm gesagt, das ist von 2005, damals war eine andere Zeit, das sind die heute ganz anders, aber Lucke hat vor kurzem noch gesagt, vorgeschlagen, Sozialhilfe sollten nur die Menschen bekommen, die vorher in erheblichem Maße Steuern eingezahlt haben. Ne, das heißt, jemand, der halt, ein Arzt, der in erheblichem Maße Steuern eingezahlt hat, ein Zahnarzt, der kann dann halt auch irgendwo mal Sozialhilfe bekommen, aber ein Hauptschüler, der dann aus der Schule kommt und keine Steuern eingezahlt hat, der soll dann keine Sozialhilfe bekommen, weil der hat ja vorher nichts eingezahlt. Ja, also diese Ideen, die sind halt immer noch ganz aktuell. Das wurde jetzt nicht aufgenommen ins Parteiprogramm. Sie haben es halt noch ein bisschen entschärft, indem die gesagt haben, das gilt halt für Ausländer. Also Ausländer, die nicht in erheblichem Maße Steuern eingezahlt haben, sollen halt auch keine Sozialhilfe bekommen. Gut, Konrad Adam, auf den bin ich ja gerade schon eingegangen. Nummer zwei, der Gründer und Sprecher auch der AfD. Also Adam und Lucke sind gleichberechtigt. Die AfD hat drei Sprecher, beziehungsweise zwei Sprecher, Konrad Adam und Bernd Lucke und eine Sprecherin, Frauke Petri. Konrad Adam hat kurze Zeit später einen Artikel geschrieben in der Welt, 2006, warum soll ich für sie bezahlen? Nur ganz kurz, um das deutlich zu machen, dass er quasi auch diese Position übernimmt von vom Hamburger Appell. Hat er eine Rechnung aufgemacht. Diese Rechnung, 38 Millionen Erwerbstätigen, stehen rund 20 Millionen Rentner und Pensionäre, 8 Millionen Behinderte, 6 oder 7 Millionen Arbeitslose und 2 Millionen Studenten gegenüber. Leute, die es als ihr gottgewolltes Recht betrachten, von dem zu leben, was andere für sie aufbringen müssen. Es geht dann weiter. Er spricht dann halt von einer Rentner- und Empfängermentalität, die wir uns heute nicht mehr leisten können, und von einem Hunger nach sozial genannter Gerechtigkeit, der maßlos geworden ist und so weiter. Also wo er das her hat, weiß ich nicht, also statistisch, also ich bin ja Soziologe, ich befasse mich halt mit der Vermögensverteilung, und die Vermögensverteilung ist, da gab es vorletzte Woche auch vom Spiegel eine Schwerpunktausgabe dazu, dass eben die Vermögen in Deutschland immer weiter auseinandergehen, die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher, und ich mache auch so Antiklassismus-Trainings, also sowas wie Antirassismus-Trainings, aber dann auf Klasse bezogen, wo ich dann noch so ein Quiz drin habe, wo ich dann manchmal frage, was denkt ihr, wie hoch wäre der Stundenlohn, wenn jetzt so die Reichsten, also zum Beispiel Karl Albrecht, all die Südbesitzer, wenn der jetzt halt seinen Vermögenszuwachs durch einen Stundenlohn bekäme, 40 Stunden Woche, ganz normale Arbeit, wie hoch wäre denn der Stundenlohn? Und dann, das mache ich halt, um zu verdeutlichen, dass einfach ein ganz falsches Denken da ist. Es wird dann gesagt, ja, 1000 Euro Stundenlohn hat er bestimmt. Ne? Und dann sagen einige, sind total, sagen dann 10.000 Euro Stundenlohn. Er hat tatsächlich einen Stundenlohn von 500.000. Ne? Und das sind halt die Vermögensentwicklungen. Also wenn er einen Vermögenszuwachs hat pro Jahr von 1 Milliarde Euro, und das sind die Vermögenszuwächse bei den Reichsten, 1 Milliarde Euro jedes Jahr mehr, dann heißt das umgerechnet, das könnt ihr mit dem Taschenrechner nachrechnen, pro Stunde 500.000 Euro Stundenlohn. Das sind halt, und deswegen dieser maßlos gewordene Hunger nach sozialer Gerechtigkeit, das ist halt völliger Quatsch. Aber das wissen wir ja auch. Gut, da dieser Hunger nach sozial genannter Gerechtigkeit maßlos geworden ist, muss gegengesteuert werden. Deswegen hat Konrad Adam kurze Zeit später einen Artikel geschrieben, wer soll wählen. Da gibt es eine Vorgeschichte. Ich habe ja vorhin gesagt, dass diese ganzen AfDler sich auf einen Volkswirtschaftler stürzen, der heißt August von Hayek. Und August von Hayek hat in seinem Hauptwerk damals geschrieben, man kann so argumentieren, dass die Menschen, die Geld vom Staat erhalten, nicht auch noch wählen sollen dürfen. Ne? Also die müssen sich entscheiden, entweder wählen oder Geld vom Staat erhalten. So könnte man argumentieren. Er hat das dann so begründet und meinte, wenn diese Menschen, die Geld vom Staat erhalten, irgendwann mal die Mehrheit sein sollten, dann könnten die ja qua ihrer Mehrheit dafür sorgen, dass sie noch mehr Geld vom Staat erhalten. Also Menschen, die Geld vom Staat erhalten, sind potenziell korrupt, deswegen könnte man so argumentieren, dass man ihnen das Wahlrecht entzieht. Es hat dann 2006 ein Hayekaner, André Lichtschlag heißt er, in der Welt einen Artikel geschrieben, wo er gesagt hat, man kann nicht mehr so argumentieren wie August von Hayek, sondern man muss so argumentieren. Die Globalisierung macht es erforderlich, dass den Menschen, die Geld vom Staat erhalten, das Wahlrecht entzogen wird. Überschrieben war der Artikel mit, entzieht den Netto-Staatsempfängern das Wahlrecht. Dieser August von Hayek, dieser André Lichtschlag, gibt das Magazin Eigentümlich Frei heraus. Da hat auch der Konrad Adam mitgeschrieben. Die kennen sich also irgendwie, zumindest als in so einer publizistische, über so eine publizistische Schiene kennen die sich. Der Lichtschlag gibt allerdings auch Bücher raus. Vor kurzem ist ein Bestseller von ihm erschienen. Ich war gerade noch im Hugendubel, oder wie das heißt, in dieser Buchhandlung. Und ein Bestseller ist halt Akif Pirinci, Deutschland von Sinn. Der ist halt erschienen in der Lichtschlag-Edition Sonderwege, also bei André Lichtschlag. Wäre nur ganz kurz. Akif Pirinci ist halt so Sarrazin für noch dümmere. Ne? Das ist... und der macht übrigens auch, Pirinci macht jetzt auch Wahlkampf zusammen mit der AfD, also in Nürnberg ist halt eine große Veranstaltung mit Akif Pirinci, was kann ich, oder war die jetzt am Samstag, also die ist halt zusammen mit dem Akif Pirinci und AfD in Nürnberg. Lichtschlag in seinem Magazin Eigentümlich Frei hat er dann noch 2012 eine Schwerpunktausgabe gehabt zum Thema Demokratie. Und nochmal deutlich zu machen, wie die halt zur Demokratie stehen. Er hat im Vorwort dann die Parole ausgegeben, Freiheit statt Demokratie. Freiheit und Demokratie sind Widersprüche. Und die Libertären, zu denen er halt gehört, die rechtslibertären, marktlibertären Gruppen, sind dann halt für Freiheit statt für Demokratie. Auf diesen Artikel damals, entzieht den Netto-Staatsempfängern das Wahlrecht, hat Konrad Adam reagiert als Weltjournalist. Und zwar wurde dieser Artikel von dem Lichtschlag gar nicht ernst genommen, weil entzieht dem Netto-Staatsempfängern das Wahlrecht, ne, den Arbeitslosen und den allen Menschen, die Geld vom Staat erhalten, da haben die Leute nur den Kopf geschüttelt. Und Adam meinte dann, der Artikel sei keine Provokation, der sei halt ernst gemeint. Und hat dann versucht, dem Ganzen einen ernsthafteren Anstrich zu geben, indem er in die Geschichte geblickt hat. Und mit dem Blick in die Geschichte hat er dann gesagt, nur der Besitz schien eine Garantie dafür zu bieten, dass man vom Wahlrecht verantwortlich Gebrauch machte. Also damals war das ja so, dass unser Wahlrecht ist ja nicht von Anfang an ein allgemeines Wahlrecht gewesen, sondern es nach und nach haben immer mehr Bevölkerungsschichten auch das Wahlrecht bekommen. Und damals war das halt an Besitz gekoppelt. Das Wahlrecht. Und Adam sagt dann argumentativ, wer Besitz hat, der weiß, was Verantwortung ist. Und wer Verantwortung hat, der wählt auch verantwortlich. Wer keinen Besitz hat, der weiß ja gar nicht, was Verantwortung überhaupt ist. Und der kann auch gar nicht verantwortlich wählen. Ja, das ist halt dieser, nur der Besitz schien eine Garantie dafür zu bieten, dass man vom Wahlrecht verantwortlich Gebrauch machte. Erst später mit dem Aufkommen der industriellen Revolution und seiner hässlichsten Folge der Massenarbeitslosigkeit ist die Fähigkeit, aus seinem eigenen Vermögen für sich und die Seinen zu sorgen, als Voraussetzung für das Wahlrecht entfallen. Also er spricht da das allgemeine Wahlrecht an. Ob das, also das allgemeine Wahlrecht, ein Fortschritt war, kann mit dem Blick auf die Schwierigkeiten, die der deutschen Politik aus ihrer Unfähigkeit erwachsen sind, sich aus der Fixierung auf unproduktive Haushaltstitel wie Rente, Pflegeschuldendienst und Arbeitslosigkeit zu befreien, mit einigem Recht bezweifeln. Denn das Übergewicht der Passiven lähmt auf die Dauer auch die Aktiven und zerstört den Willen zur Zukunft, indem es die Kräfte des Landes zur Finanzierung von Vergangenheiten einspannt und verbraucht. Also das hat er 2006 geschrieben und für mich liest sich das ich könnte ja hier selber ein Bild machen, das liest sich wie das allgemeine Wahlrecht war kein Fortschritt, weil seit dem allgemeinen Wahlrecht die Besitzlosen die Besitzenden lähmen. Das steht da halt drin. Das ist halt, Konrad Adam ist halt der Sprecher und Gründer der AfD. Er hat sich für diesen Text auch noch nicht entschuldigt. Es gab auch nur ganz halbseidene Distanzierung. In dem Sinne, er hat halt Gysi damals geantwortet, ob denn Gysi wirklich meint, dass er den Rentnern das Wahlrecht entziehen will. Dann wäre er ganz schön blöd, weil er ist ja selber Rentner. Aber ansonsten gab es da keine Distanzierung. Es gibt allerdings andererseits sehr viele Menschen in der AfD, in Führungsposten, die seit den 80er Jahren überlegen, wie halt die Tyrannei, wie halt die Leistungselite vor der Tyrannei der Mehrheit geschützt werden kann. Originalzitat von Roland Faubel. Also Roland Faubel, eben der Volkswirtschaftsprofessor, der nicht möchte, dass Arbeiterkinder Volkswirtschaften studieren, der überlegt seit den 80er Jahren, wie eben die Leistungselite vor der Tyrannei der Mehrheit beschützt werden kann und hat auch vor kurzem noch für die Friedrich-Naumann-Stiftung von der FDP einen Vortrag gehalten, der dann auch als Artikel verfasst wurde, wo er verschiedene Überlegungen angestellt hat. Er hat dann überlegt, man könnte zum Beispiel der Unterschicht das passive Wahlrecht entziehen. Das wäre ein angemessener Schutz der Elite vor der vor dem Mob. Oder man könnte ein Zweikammerwahlrecht einführen. Die eine Kammer wird von allen Menschen gewählt. Die andere Kammer wird halt von den Leistungsträgern gewählt, also von Menschen mit einem bestimmten Steueraufkommen. Und die zweite Kammer hat dann ein Vetorecht bei Steuerentscheidungen. Ja, auch so könnte dann halt die Elite geschützt werden vor irgendwelchen demokratischen Entscheidungen. Also da gibt es ganz viele Überlegungen. Ich werde zum Schluss nochmal auf einen Menschen eingehen, der das Ganze noch auf die Spitze bringt. Gut, der dritte im Bunde, Alexander Gauland. Warum sich die Deutschen mit Gewalt so schwer tun? Ein relativ neuer Artikel von 2012, also unmittelbar vor der Gründung der Wahlalternative 2013. Das ist ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ihr auch hier die Montag-Demos habt. Es gibt seit einiger Zeit, gibt es so die Friedensbewegung 2014. Die kommen aus einem sehr unpolitischen bis rechten Spektrum. Und da mobilisiert auch ganz massiv die AfD hin, zumindest halt im Norden. Da weiß ich das, dass die Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, die Landesverbände, mobilisieren halt auch zu den Montagsdemos. Das ist halt ganz spannend, weil Alexander Gauland hat eben 2012 noch einen Artikel geschrieben, wo er das gestörte Verhältnis der Deutschen zu militärischer Gewalt kritisiert hat. Also die Deutschen haben ein gestörtes Verhältnis zu militärischer Gewalt, also die beiden Weltkriege. Und das muss sich halt normalisieren. Und ich gehe jetzt nur auf den letzten Absatz ein. Statt also immer von Neuem die pazifistische Melodie zu singen, wäre es klug, eine politische zu intonieren, weil eben militärische Gewalt nicht an sich schlecht, sondern nur als falsche Politik schlecht ist. Also er votierte halt für so Machiavellismus, für Clausewitz. Das aber setzt voraus, dass die Deutschen wieder eine Tatsache der Weltgeschichte akzeptieren lernen, die Bismarck in seiner ersten Regierungserklärung als preußischer Ministerpräsident 1862 in die berühmten Worte fasste: Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse, also Parlamentsbeschlüsse, werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Eisen meint in diesem Fall militärische Aufrüstung, Militär, und Blut meint dann eben Dritter Orden, also die Adelsgeschlechter. Sarrazin würde halt sagen, genetische Population mit guten Werten. So, ne? Zu dieser Rede ist zu sagen, dass die Rede gehalten wurde, als es einen Konflikt gab zwischen dem Parlament, also Dreiklassenwahlrecht, da saßen eben Unternehmensvertreter, das waren die Liberalen, zwischen den Liberalen im Parlament und Kaiser Wilhelm I. Die mussten halt irgendwie miteinander klarkommen, und Kaiser Wilhelm I., der wollte eine Aufrüstung, der wollte Angriffskriege führen, brauchte deswegen Geld, und die Liberalen haben gesagt, möchten sie nicht. So, und in dem Moment ist dann der Bismarck als preußischer Junker, der war eben auch einer von den Leuten, wie die Nachfahren jetzt Beatrix von Storch, also wie die Vorfahren von Beatrix von Storch und Sven von Storch, das war auch einer von diesen ostelbischen Junkern, die da Landgüter hatten im Osten. Und Bismarck meinte dann, wenn der Souverän und das Parlament einen Konflikt haben, dann muss sich der Souverän durchsetzen. Und in dem Rahmen hat er eben seine Rede gehalten. Das Parlament wurde tatsächlich danach aufgelöst und Kaiser Wilhelm I. konnte seine Angriffskriege führen. Und die Liberalen hatten ein Problem, weil die hatten dann keine Macht mehr. Und einige von denen, die dann ein bisschen opportunistischer waren, haben sich dann gedacht, okay, da müssen wir halt, wir können ja nicht nur die Industrie vertreten, sondern wir müssen auch auf den Adel zugehen. Der Adel war ja damals noch eine Machtbastion in Deutschland. Wir müssen auch auf den Adel zugehen. Und die haben sich dann gewandelt, ideologisch gewandelt, zu den Nationalliberalen. Und Gauland, da schließt sich das jetzt halt wieder, Gauland ist halt ein Vertreter des Nationalliberalismus. Der sagt halt, die AfD ist eine nationalliberale Partei. Der versucht halt, die Ideologie des Nationalliberalismus in der AfD wieder zu erwecken. Der Nationalliberalismus hat in Deutschland lange Zeit eine Rolle gespielt, parteipolitisch, in der Kaiserzeit, dann eben auch in der Weimarer Republik. Bis eben die Nazis an der Macht waren, dann natürlich nicht mehr und auch nach 45 nicht mehr. Also nach 45 gibt es eigentlich keine nationalliberalen Parteien, aber es gab in der FDP immer einen nationalliberalen Flügel. Alexander von Schaal zum Beispiel, das war einer von den Nationalliberalen. Genau. Und das sind jetzt halt, das sind die drei Gründer der AfD. Und deswegen sage ich eben, okay, es mag sein, dass die AfD ein Problem mit dem rechten Rand hat, aber tatsächlich stinkt die AfD, also da stinkt der Fisch vom Kopf her. Das heißt, die Leute, die die AfD gegründet haben, die Spitzenpositionen haben in der AfD, die den Ton angeben in der AfD, die sind das Problem. Die wollen halt das soziale System in Deutschland komplett umkrempeln. Ne, Bernd Lucke, Sozialhilfe komplett abschaffen. Die Geringverdienenden müssen weniger verdienen. Übrigens auch, als er mit der Europapolitik anfing, hat er sich auf die Bogenberger Erklärung gestürzt. Müsst ihr nicht merken. Wo auch dann gefordert wurde, keine Lohnerhöhung in Deutschland, aber eine Lohnflexibilisierung in Griechenland. Ne? Also auch da noch immer wieder das Gleiche. Die Geringverdienenden müssen weniger verdienen und möglichst Sozialhilfe beschneiden oder ganz abschaffen. Und eben dann mit Henkel und mit Adam, das demokratische System muss sich auch verändern, um dann eben auch übrigens bei Gauland ja das Gleiche, ne? Also nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse wird Deutschland stark, sondern durch Kriegsführung. So. Gut, das Problem bei der AfD sind jetzt allerdings, dass eben Henkel und Lucke und Adam, die haben zwar eine bestimmte Agenda, die sind aber nicht mehr alleine. Es haben sich seit der Mittergründung der AfD machen sich sehr viele Leute breit, die vorher bei Parteien waren wie die Freiheit, die Republikaner, Pro-Deutschland und so weiter. Die sind inzwischen auch in der AfD und die Ideologie, die die vertreten, ist nochmal ein bisschen anders als die von Lucke und Henkel. Und das macht sich halt daran fest, dass also die AfD muss jetzt ja nach den Europawahlen, die werden ja einziehen ins Europäische Parlament, da müssen die sich halt bestimmten Fraktionen anschließen. Das nennt sich halt Gruppen im Europäischen Parlament. Die müssen sich irgendeiner Gruppe anschließen. Und da ist jetzt der große Streitpunkt, dass die Rechtspopulisten, die würden gerne mit der UKIP zusammengehen, mit der United Kingdom Independence Party von Nigel Farage. Die UKIP, bei den letzten Umfragen, die ich gelesen habe, waren die bei über 30%. Das heißt, sie sind dabei, die stärkste Partei in Großbritannien zu werden. Und die Leute um Henkel und Lucke, die würden halt gerne mit den Konservativen zusammengehen. Also mit der ehemaligen Partei von Margaret Thatcher. So. Und das ist halt der große Knackpunkt. Und als Lucke gesagt hat, wir gehen mit den Konservativen zusammen, da sind einige Rechtspopulisten nach London gefahren und haben sich mit Nigel Farage getroffen von der UKIP, haben sich halt ablichten lassen vor dem AfD-Banner, zum Beispiel Martin Renner, stellvertretender Vorsitzender aus NRW. Renner hat übrigens dieses Banner entworfen, also das ist der Erfinder von diesem Phallus-Symbol mit der AfD. Das ist Martin Renner, der hat sich dann ganz frech mit Nigel Farage getroffen und musste dann natürlich zurücktreten. Ähnlich auch im Osten, da sind dann halt die Landeschefs, also Leute aus dem Vorstand von Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, sind halt nach Österreich gefahren, haben sich mit der BZÖ getroffen und auch die mussten alle ihren Hut nehmen, auch die mussten zurücktreten. Also da hat sich Lucke sehr stark durchgesetzt. Renner ist allerdings nicht ausgetreten, die Liberalen treten immer aus, aber die Rechtspopulisten, die treten dann zurück und die warten halt auf ihre große Zeit. Und hat dann hinter den Kulissen eine Veranstaltung geplant mit Nigel Farage. Der hatte nach Köln eingeladen und die Veranstaltung wurde dann nicht durchgeführt von der AfD, sondern von der Jugendorganisation der AfD, nämlich von der Jungen Alternative. Also Jugendorganisation ist nicht ganz richtig. Die JA ist halt noch nicht anerkannt als Jugendorganisation, ist aber quasi informell die Jugendorganisation. Da waren dann um die 300 AfDler, die daran teilgenommen haben. Also das Ganze auch wirklich ein Affront gegen Lucke und gegen die Führungsriege. Mit dabei war dann noch Markus Prezel aus dem Vorstand der AfD und der hat dann auch sofort eine Abmahnung bekommen. Also Markus Prezel, denke ich, ist so der Hoffnungsträger der Rechtspopulisten. Die haben es nicht, die haben es nicht gewagt, ihn rauszuwerfen aus dem Vorstand. Ne, die haben gesagt, hier, das war jetzt nicht so toll und haben eine Abmahnung gemacht. Diese Abmahnung hat allerdings schon ausgereicht dafür, dass dann der Sprecher der AfD aus Nordrhein-Westfalen ausgetreten ist aus der AfD, weil er gesagt, also mit dem Argument, Lucke wäre halt autokratisch, Lucke wäre undemokratisch und das wäre nicht mehr machbar. und deswegen ist er ausgetreten und er hatte einen Nachfolger, das war der, ist der Hermann Behrendt. Hermann Behrendt habe ich schon länger auf dem Plan gehabt, der ist im Beirat, der war vorher im Beirat der AfD in Nordrhein-Westfalen, ist dann stellvertretender Sprecher geworden und jetzt eben Sprecher der AfD. Und Behrendt hat vor kurzem ein Buch geschrieben, das heißt Mandative Demokratie, 2011 veröffentlicht. Und in diesem Buch Mandative Demokratie fordert Behrendt die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie. Die parlamentarische Demokratie soll ersetzt werden durch eine direkt gewählte Regierung, die dann halt durchgreifen kann ohne Parlament, um halt unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen, nämlich Abschaffung des Streikrechts, Abschaffung des Kündigungsschutzes, Einschränkung der betrieblichen Mitbestimmung, Rente mit 70, Arbeitszwang für Arbeitslose. Das Ganze wäre nicht möglich in einer normalen Demokratie, in einer parlamentarischen Demokratie. Deswegen muss die parlamentarische Demokratie abgeschafft werden. Und in einem zweiten Schritt dann, oder nicht, oder parallel, die Wehrpflicht ist ja ausgesetzt. Und das ist halt die Chance, wir könnten jetzt ein verpflichtendes Dienstjahr für 18-jährige junge Männer und Frauen einführen. Die sollen dann allerdings nicht nur Altenpflege machen, sondern aus diesen Dienstverpflichteten könnte dann ein Ordnungsdienst rekrutiert werden, der dann bei den zu erwartenden Demonstrationen eingesetzt wird. Mit der Begründung, dass die Demonstranten größere Hemmungen haben, auf die zwangsverpflichteten 18-jährigen jungen Frauen und Männer einzuhauen, als auf Polizisten einzuschlagen. Seine Sprache ist halt auch sehr enttabuisierend. Er spricht dann halt davon, dass die parlamentarische Demokratie abgeschafft werden muss, um effektiver gegen Arbeitsscheue und gegen Migration der Falschen vorzugehen. Das ist halt der Hermann Behrendt. Ich habe dem Dilger, der mal Sprecher war, der so einen Blog betreibt, der eher aus dieser neoliberalen Ecke kommt, ist auch Professor an der Uni, wo ich auch bin, habe ich auf seinem Blog geschrieben, was er jetzt von dem Behrendt hält. Und da meinte der Dilger, naja, es ist seine Privatmeinung. Ne? Er hat das ja auch nicht gesagt als Sprecher, sondern hat das ja kurz vorher gesagt. Das hat dann nichts miteinander zu tun. Das habe ich ihm nicht so ganz abgekauft. Und dann meldete sich Behrendt selbst zu Wort und meinte, der unsägliche Herr Kemper würde nicht richtig lesen. Das Buch heißt Mandative Demokratie, eine Utopie. Dann, und das wäre ein Gedankenexperiment, aber nicht eine Programmatik. Da konnte ich ihm halt aufzeigen, dass sein Buch eben heißt Mandative Demokratie, eine Realutopie. Er kennt sein eigenes Buch gar nicht. Und er hat auf Seite 14 und auf Seite 354 und so weiter, konnte ich ihm vorlesen, dass er geschrieben hat, es müsse sukzessive, Schritt für Schritt müsste eben die Verfassung geändert werden. Also von wegen Gedankenexperiment, das war eine ganz genaue, detaillierte Programmatik, wo auch drin steht, dass es wichtig sei, eine Partei zu gründen. Und er konnte das jetzt ja schreiben, er gehört jetzt ja keiner Partei an. Ne? Aber jetzt, wo er einer Partei angehört, musste er sich natürlich davon abgrenzen. So ähnlich wie sich die Machiavellisten auch mal von Machiavelli abgrenzen mussten, so grenzt er sich quasi jetzt auch von seinem eigenen Buch ab und sagt, es ist nur ein Gedankenexperiment. Ich denke, was er hier fordert, das ist ungefähr auch das, was wahrscheinlich Hans-Olaf Henkel vorschwebt, wobei Hans-Olaf Henkel niemals so dumm gewesen ist und das wirklich auch so geschrieben hat. Ne? Aber ich denke, das läuft ungefähr auf das Gleiche drauf hinaus. Vielleicht abgeschwächt. Und natürlich steht nirgendwo im Programm der AfD, wir wollen das Streikrecht abschaffen oder wir wollen die parlamentarische Demokratie abschaffen. Es geht dann mehr bei den Programmatiken der AfD im Parteiprogramm darum, dass sie für direkte Demokratie sind. Bei direkter Demokratie, das darf man allerdings nicht mit Basisdemokratie verwechseln. Direkte Demokratie kann eben auch was ganz Böses sein. Also auch die NSDAP hatte ein direktdemokratisches Selbstverständnis. Ich habe bei Mein Kampf nochmal gelesen, was Hitler dazu geschrieben hat. Er hat geschrieben, es gibt zwei Sorten von Demokratie, nämlich die germanische Demokratie und die jüdische Demokratie. Die germanische Demokratie sieht so aus, dass sich halt ein Volk seinen Führer direkt wählt. Ne? Und eine jüdische Demokratie ist eine parlamentarische Demokratie mit Parteien, wo halt die jüdischen Parlamentarier sich hinter den Parteien verkriechen können und so weiter, anders als der nordische aufrechte Mann. So, ne? Das ist halt diese Gedankenmuster, die finden sich eben auch schon bei in Mein Kampf wieder. Also direkte Demokratie, da muss man sehr vorsichtig sein, das ist ein Wolf im Schafspelz. Es gibt ein ganz gutes Buch von Thomas Wagner, das heißt Demokratie als Mogelpackung, Deutschlands sanfter Weg in den Bonapartismus. das ist 2009 erschienen und der hat lange vor der AfD halt schon dieses direkte Demokratie auseinandergenommen. Okay, ich bin jetzt soweit durch. Ich könnte jetzt noch auf ein paar Sachen kurz eingehen. Interessant ist die Entwicklung bei der jungen Alternative. Die sagen von sich selber, dass sie als Jugendverband der AfD ein bisschen radikaler auftreten. Das machen Jugendverbände ja immer und das macht die junge Alternative immer eben auch. Die sind ein bisschen extremer als die AfD. Die haben sich häufiger schon getroffen in diesem Weikersheim, in dem Stiftungszentrum Weikersheim von dem Filbinger. Die kriegen gerade auch massiv Ärger, weil die einige Aufrufe haben auf ihrer Facebook-Seite, die an der Grenze halt zur Legalität sind. Sie fordern zum Beispiel Kriminalität härter bestrafen, wo sie dann geschrieben haben, Selbstjustiz ist die neue Polizei, also Aufrufe zur Selbstjustiz. Zumindest kann man die Plakate so lesen. Sie sagen dann, nein, das wäre ja anders gemeint, das wäre eine Warnung davor gewesen, weil ja die Polizei nicht mehr durchgreift. Kann es dazu kommen, dass es zu einer Selbstjustiz kommt. Andere Forderungen sind Kriminalität härter bestrafen und steht da harte Arbeit wartet. Ja, also quasi ein Aufruf zu Zwangsarbeit, zu Arbeitslagern. Also da gibt es eine ganze Reihe von krassen Formulierungen bei der JA. Zu der Finanzierung noch von der AfD. Ich habe noch nicht gesehen, dass es so Millionenspenden gegeben hat. Es gab zweimal Millionen Kredite. Einmal Millionenkredit von einem Reeder aus Hamburg, der musste seine Schiffe umrüsten und war danach sehr klimaskeptisch. Und als er diesen Kredit gegeben hat, ist eben auch die AfD hat da ihre Klimaskeptiker von alleine gelassen. Und dann der letzte Millionenkredit von Hans-Olaf Henkel. Warum er der AfD jetzt mit Millionen an Kredit gegeben hat, weiß ich nicht. Vielleicht damit der Wahlkampf besser läuft. Vielleicht um ein besseres Standing zu haben in der AfD. Vielleicht auch, weil er weiß, dass da jetzt noch Millionen an Spenden kommen. Dann kann man natürlich auch guten Kredit geben, weil man weiß, okay, da kommen jetzt noch. Vielleicht auch, um Impuls zu geben, hier, ich stehe jetzt wirklich dahinter. Jetzt, ich stehe mit einer Million Kredit hinter der AfD. Jetzt spendet mal. Keine Ahnung. Also mediale Unterstützung gibt es von von der Welt. Die Weltgruppe hat die AfD immer sehr stark unterstützt. Nicht nur immer positiv, es gab auch mal kritische Artikel zur AfD, aber oft auch positive. Von Thomas Schmidt ist, glaube ich, der Chefredakteur der Weltgruppe. Der hat irgendwann mal gesagt, man sollte halt, es wäre undemokratisch, die AfD immer in die rechte Ecke zu stellen. Ja, man sollte der jungen Partei mal eine Chance geben. So, wer die AfD ganz massiv bekämpft hat, ist hingegen die Bild-Zeitung. Ja, also beide Springer Verlag, Weltgruppe und Bild-Zeitung. Die Bild hat von Anfang an die AfD bekämpft die immer noch. Ein bisschen merkwürdig, weil die auch Sarrazin mit aufgebaut haben und Sarrazin und AfD sind ja ideologisch gesehen auf einer Linie. Keine Ahnung warum. Also ich denke auch, wenn die Bild, die haben zum Beispiel einen Tag vor der Bundestagswahl, an dem Samstag, haben die in jedem Haushalt eine Wahlzeitung umsonst geliefert, 40 Millionen Auflage, wo die AfD nur ein einziges Mal erwähnt haben, nämlich in irgendeiner Statistik. Die haben die also wirklich klein gehalten. Und wenn die ein bisschen mehr in AfD gepusht hätten oder vielleicht auch nur neutral berichtet hätten über die AfD, dann wäre die AfD bestimmt auch in den Bundestag eingezogen. Parteiblatt der AfD ist meiner Meinung nach die Junge Freiheit. Die haben jetzt vor kurzem noch ein Buch rausgebracht. Krautkrämer hat ein Buch rausgebracht von der Jungen Freiheit. Erschienen in der Edition Junge Freiheit zur AfD. Wo interessanterweise nicht jetzt die Rechtspopulisten hofiert werden, sondern solche Leute wie Henkel, Adam, Lucke, die sind dann so mit großen Porträtfotos in Bund, Hochglanz in dem Buch abgebildet. Gut, noch ganz, ich bin jetzt auch fertig, die AfD tritt jetzt ja auch bei Landtagswahlen an in Sachsen und in Thüringen und in Brandenburg. Spannend daran ist, dass sie Frauke Petry als Spitzenkandidatin und Sprecherin der AfD Sachsen in einem Interview zur Herausgabe des Buches von der Jungen Freiheit mit der Jungen Freiheit formuliert hat, dass die AfD nicht eine Anti-Euro-Partei ist, sondern die AfD ist eine Familienpartei. Wobei man sagen kann, Familienpolitik, also das kann man ja heute wieder sagen, so der O-Ton von Petri, Familienpolitik heißt Bevölkerungspolitik. Ja, und entsprechend sieht auch das Wahlprogramm aus. Die sind halt für das Familienwahlrecht. Familienwahlrecht heißt, man bekommt pro Kind bekommen die Eltern eine Stimme mehr oder zwei Stimmen sogar, also Vater kriegt und die Mutter kriegt eine Stimme mehr pro Kind. Und sie wollen die Kinderrente einführen. Die Kinderrente ist eine Idee aus den 50er Jahren vom Verband der katholischen Unternehmer. Und die Kinderrente heißt, das Kindergeld wird abgeschafft und wird ersetzt durch Kinderrente. Kinderrente ist einkommensabhängig. Also wer mehr Geld verdient, bekommt mehr Geld. 6-8% vom Einkommen. Und die Kinderrente muss zurückgezahlt werden ab dem 35. Lebensjahr in Abhängigkeit vom Einkommen und von der Anzahl der Kinder, die man hat. Wenn man keine Kinder hat, muss man das Doppelte zurückzahlen. Wenn man 6 Kinder hat, muss man gar nichts zurückzahlen. Das wird auch, ist auch in Brandenburg übernommen worden. Also eine Kinderrente, weiß ich nicht, was das Elternwahlrecht ist auch, das Kinderwahlrecht ist auch übernommen worden vom Brandenburg und auch Thüringen hat quasi auch ein ähnliches Wahlprogramm. In Thüringen, der Landeschef ist evangelikal, der betreibt das Haus Bethlehem, wo sich halt die evangelische Allianz trifft, also die quasi der Verbund der radikalen Abtreibungsgegner. Und in Sachsen gibt es halt ähnlich wie in Baden-Württemberg auch so ein Bible-Belt. So, und da gibt es halt sehr starke evangelikale Gruppen, auf die sich dann eben auch die AfD stützt. Okay, das war's soweit. Wir können gleich noch Sachen vertiefen. Ich würde sagen, erstmal nachfragen und dann danke ich halt dafür, dass ich jetzt die Zeit maßlos überschreiten konnte. Danke.